Feature im MDR. Heute, vor 100 Jahren, am 5. Dezember 1901, wurde Werner Heisenberg in Würzburg geboren. Er verbrachte seine Kindheit in München und begann, obwohl er ein guter Pianist war, 1920 an der Universität München ein Studium der theoretischen Physik. 5 Jahre später war Heisenberg trotz seiner Jugend ein Wissenschaftler von Weltrang. Er war führend bei der Ausarbeitung der Quantenmechanik des Atoms. Die nach ihm benannte Unbestimmtheitsrelation entdeckte Heisenberg im Frühjahr 1927. Erstmals in der Geschichte der Physik wurde das Verhalten der Elementarteilchen mathematisch beschrieben. Für diese Leistung nahm der Forscher im Dezember 1933 in Stockholm den Nobelpreis für Physik entgegen. Als Heisenberg am 1. Februar 1976 in München starb, zogen Mitarbeiter und Freunde in einer Lichterprozession zu seinem Wohnhaus und stellten zum Abschied brennende Kerzen auf. Die folgende Sendung, in deren Mittelpunkt vor allem Heisenbergs Zeit an der Leipziger Universität steht, dokumentiert anhand von Interviews und historischen Originaltönen das Leben des Physikers, Philosophen und Familienmenschen. Es erinnern sich unter anderem Karl Friedrich von Weizsäcker, Friedrich Hund und vor allem seine Frau Elisabeth Heisenberg an einen wunderbaren Wissenschaftler und Menschen. Werner Heisenberg, ein Physiker, Philosoph und Familienmensch. Feature von Konrad Lindner. Und dann bin ich da hingekommen und dann wurde Musik gemacht und es war alles wunderschön. Und dann gab es ein Essen und ich war natürlich ganz unten am untersten Ende unter ferner Liefen und mein Mann saß neben der Hausfrau und neben ihm eine wunderschöne junge Frau. Sie wollte nämlich unbedingt meinen Mann verheiraten. Und da passiert es, dass sich unsere Augen trafen und da war es geschehen. Ein einziger Blick führte Ende der 30er Jahre in Leipzig das Leben zweier Menschen zusammen. Als sich Elisabeth Heisenberg im Herbst 1991 an diesen Tag erinnert, scheint es, als ob ihre erste Begegnung mit Heisenberg nur wenige Jahre und nicht ein halbes Jahrhundert zurücklegen würde. Wir sitzen im Seniorenstift zu Göttingen in einer kleinen gemütlichen Wohnung. Vor uns auf dem Tisch liegen Fotoalben, Zeitungsausschnitte, Bücher. Jedes Bild weckt eine andere Erinnerung. Geschichten, die immer mit dem Tag beginnen, an dem die 22-jährige Elisabeth Schumacher in die Buch- und Messestadt Leipzig kam, um eine Ausbildung im Buchhandel anzufangen. Nur wenige Tage später, am 21. Januar 1937, begegnete sie im Hause Bücking bei einem Musikabend dem Physiker Werner Heisenberg. Heisenberg gehörte mit Max Planck, Albert Einstein und Niels Bohr zu den Wissenschaftlern des 20. Jahrhunderts, die mit der Kraft der Theorie in die rätselhafte Welt des Atoms vordrangen. Der Historiker Armin Hermann bezeichnete die Atomphysik als die Jahrhundertwissenschaft. In der Wissenschaft vom Atom steckt sehr viel von dem Talent und der Leidenschaft Heisenbergs. Kurz vor Ende seines Lebens, im Jahre 1976, erinnert sich der Naturforscher in einem Interview noch einmal an seinen Weg in die moderne Physik. Ja, zunächst bin ich durch einen guten Schulunterricht sehr früh draufgebracht worden, dass es Spaß machen kann, mathematische Probleme zu lösen. Also einfach die Freude an dem Zusammenspiel von Mathematik und Naturwissenschaft. Also ich bin relativ früh mit einer gewissen grundlegenden Technik dieser Gebiete vertraut geworden. Dann hatte ich eben das große Glück, dass damals eine Wissenschaft gewissermaßen neu anfing. Das heißt, wenn man Atomphysik treiben wollte, dann brauchte man nicht die ganze klassische Physik und alle das Riesenwissen, was in vorhergehenden Jahrhunderten erarbeitet worden war, das brauchte man nicht alles zu können, sondern ich habe zweifellos in den ersten Jahren dieser Arbeit sehr dilettantisch angefangen. Also wie ich meine ersten Arbeiten über Atomphysik gemacht habe, da hätte ich jedes Examen in Physik wahrscheinlich noch also überhaupt nicht bestanden oder jedenfalls nur mit miserablen Noten bestanden, weil ich einfach zu wenig wusste. Und erst allmählich habe ich dann die anderen Teile der Physik auch gelernt. Dann hatte ich eben außerdem das Glück, zu ausgezeichneten Lehrern zu kommen, also hier in München zu Sommerfeld, dann zu Born in Göttingen, dann zu Niels Bohr. Und dadurch bin ich, ich würde sagen, einfach durch sehr viel Glück und durch den relativ jungen Stand dieser Wissenschaft sehr früh dazu gekommen, da selbst mitzuarbeiten. Naturwissenschaft beruht auf Beobachtung und Experimenten. Das ist das eine. Doch das ist nicht schon alles. Denn auch die Naturforschung beruht, wie die Philosophie, auf dem Gespräch. Der Physiker Hans-Peter Dürr arbeitete fast 2 Jahrzehnte mit Heisenberg zusammen. Auf Anraten seines amerikanischen Lehrers Edward Teller ging Dürr 1958, im Alter von 29 Jahren, an das Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik in München. Gemeinsam mit dem 56-jährigen Heisenberg wollte er mathematische Ordnung in den Zoo der Elementarteilchen bringen. Bis zum Lebensende Heisenbergs rangen beide Physiker um eine einheitliche Feldtheorie der Elementarteilchen. Wie sich das Gespräch mit Heisenberg vollzog, davon erzählte Dürr bei einem Vortrag im Einstein-Forum in Potsdam. Unsere ganzen Unterhaltungen, wo es um physikalische Fragestellungen ging, hat zunächst mit einer philosophischen Diskussion angefangen. Und es war charakteristisch für ihn, dass er gesagt hat, komm mal runter, ich habe da ein Problem, das ich überhaupt nicht verstehe. Wir sollten uns darüber unterhalten. Und dann hat er gesagt, keine formale Sprache verwenden, weil da sind wir blind, sondern wir wollen nur in Bildern sprechen, weil wir wollen ja etwas verstehen, was wir noch nicht begreifen können. Und dann fingen wir an, eine Art Ping-Pong, wo wir nur mit Bildern sprachen, Bildern in Bildern und Bildern. Und das war eine faszinierende Sache, weil wir relativ schnell uns auf die Bilder des anderen eingestellt haben und dadurch eigentlich das Problem philosophisch ausgetestet haben oder ausgetastet haben und sind dann allen interessante Fragestellungen gekommen, bis zu dem Punkt, wo er dann manchmal sagt, oh, sagt er, jetzt haben wir was ganz, ganz Interessantes berührt. Jetzt sollten wir aufhören mit unserem Gespräch oder wir zerstören diesen Gedanken. Wir brechen es ab, wir werden 14 Tage nicht mehr drüber reden. Und dann nach 14 Tagen sind wir zurückgekommen und haben wieder angefangen und haben praktisch dasselbe Ergebnis gehabt. Und dann sagt er sie, wenn wir miteinander reden, ist ja nicht so, dass wir etwas erfinden, sondern wir versuchen uns wechselseitig an etwas zu erinnern, was wir eigentlich schon wissen. Der geistige Dialog war schon für den jungen Heisenberg eine wichtige Dimension seines Denkens. Während der Wirren der Münchner Räterepublik gehörte der Schüler des Max-Gymnasiums zu einem Kavallerieschützenkommando. In seinem Mantel steckte die griechische Schulausgabe der platonischen Dialoge. Heisenberg zog sich auf das Dach des Priesterseminars zurück. Hier las der 17-Jährige in dem Dialog Timaios. Da wurde von Plato behauptet, dass die kleinsten Teile der Materie aus rechtwinkligen Dreiecken gebildet seien, die sich zu den regulären Körpern Würfel, Tetraeder, Oktaeder und Ikosaeder zusammenfügen. Trotz der Faszination für die Ideen des Plato sagte sich der heranwachsende Heisenberg, wer im 20. Jahrhundert die Struktur der Materie verstehen will, der muss etwas über ihre kleinsten Teilchen wissen. Ich werde in München Physik studieren. Heisenberg war noch Student bei Arnold Sommerfeld, als ihn sein Lehrer mit nach Göttingen nahm. Niels Bohr, der Vater der modernen Atomphysik, hielt an der dortigen Universität eine Vortragsreihe. Die Größen des Faches aus ganz Europa waren im Hörsaal versammelt. Der Auftritt des dänischen Naturforschers vom Frühsommer 1922 ging unter der Bezeichnung Bohr-Festspiele in die Wissenschaftsgeschichte ein. In seinem Buch »Der Teil und das Ganze« erinnert sich Heisenberg an diese erste Begegnung mit Bohr. Bohr sprach ziemlich leise, mit weichem dänischen Akzent. Und wenn er die einzelnen Annahmen seiner Theorie erklärte, so setzte er die Worte behutsam, sehr viel vorsichtiger, als wir es sonst von Sommerfeld gewohnt waren, und fast hinter jedem der sorgfältig formulierten Sätze wurden lange Gedankenreihen sichtbar, von denen nur der Anfang ausgesprochen wurde und deren Ende sich im Halbdunkel einer für mich sehr erregenden philosophischen Haltung verlor. Nach jeder Vorlesung wurde diskutiert, und am Ende der dritten Vorlesung wagte ich eine kritische Bemerkung. Die Zuhörer staunten. In der Diskussion meldete sich ein Student zu Wort, Einer, den kaum jemand kannte, besaß die Kühnheit, dem Papst der Atomphysik mit einer Frage zu widersprechen. Mit dabei war der Physiker Friedrich Hund. Erstmals erlebte er Heisenberg. Ein unvergesslicher Augenblick. Ja, ich erinnere mich noch genau, also zu diesen Festspielen kamen ja die Physiker von weit her. Ehrenfest aus Leiden, Sommerfeld aus München, Landé aus Tübingen, das kam hier zusammen. Und Sommerfeld brachte da einen Jungen mit, der aussah wie ein Schulbub, Heisenberg. Die Beschäftigung mit der Physik scheint jung zu halten, denn voller Enthusiasmus taucht der 95-Jährige in die Erinnerungen ein. Der Zufall hat ihn am Ende seines Lebens wieder mit Elisabeth Heisenberg zusammengeführt. Beide wohnen im Seniorenstift zu Göttingen, in der Stadt, die neben Leipzig für Werner Heisenberg und Friedrich Hund zum Lebensmittelpunkt wurde. Hund kam 1929 als Professor für mathematische Physik an die Universität Leipzig. Er brach damals in Harvard eine Vortragsreihe ab, um in Sachsen den jüngeren Kollegen Heisenberg zu vertreten. Ihre erste Begegnung bei den Bohrfestspielen in Göttingen lag da schon 7 Jahre zurück. Der redet auf einmal in der Diskussion mit. Nun, Bohr merkte sofort, was dahinter stand und machte ja mit ihm großen Spaziergang. Da steht ja alles bei Heisenberg geschrieben. Und auch Born sagte mir hinterher, diesen Heisenberg müssen wir nach Göttingen kriegen. Und das gelang auch. Also Heisenberg kam zum Wintersemester 22/23 nach Göttingen. Wir lernten uns natürlich kennen, merkten auch, dass wir beide aus der Jugendbewegung standen, haben also manche Wanderung zusammen noch mit anderen Kameraden gemacht. Ich fragte auch Heisenberg mal, ja, wahrscheinlich haben wir noch Sie zueinander gesagt damals, also, warum haben Sie eigentlich nicht promoviert? Er hatte doch wichtige Arbeiten geschrieben. Ich habe noch keine 6 Semester. Und in der Promotionsordnung steht, dass man 6 Semester haben muss. Der Spaziergang mit Bohr auf dem Göttinger Heinberg war für die berufliche Entwicklung des 20-jährigen Heisenberg von entscheidender Bedeutung. Für ihn gab es kein spannenderes Thema als den Bau der Atome. In dem Dänen neben sich erblickte er nicht nur den kritischen Geist eines antiken Denkers, sondern vor allem auch den Kolumbus der modernen Physik. Niels Bohr hatte 1913 ein neues Atommodell entworfen. Bislang nahmen die Physiker an, Atome verhielten sich wie kleine Planetensysteme. Auf die Atomkerne konzentriert sich die Masse und die Kerne werden von Elektronen umkreist. Doch dieses Modell zeigte viele Mängel. Die Atome waren stabiler als ein mechanisches System. Aus diesem Dilemma suchte Bohr einen Ausweg. Heisenberg schilderte nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Vortrag über die Geschichte der Atomphysik die bahnbrechenden Gedanken des dänischen Physikers. Die primäre Eigenschaft aller Atome, die sozusagen dem Physiker und Chemiker als allerwichtigste Eigenschaft in die Augen fällt, ist ja die Stabilität des Atoms. Ein Stück Gold hat immer die gleiche rötliche Farbe, gleichgültig wie es hergestellt ist, wie alt es ist, welche Prozesse etwa mit ihm vorher vorgenommen worden sind und so weiter. Diese Stabilität hat ein Planetensystem in keiner Weise. Diese Schwierigkeit, die eine entscheidende Schwierigkeit am Anfang der Atomtheorie war, ist dann vom Dänen Niels Bohr überwunden worden, indem er die berühmte Planck'sche Quantenhypothese auf das Rutherfordsche Atommodell anwandte. Durch die Einführung der Planck'schen Quantenhypothese in die Diskussion des Atommodells ist es Bohr gelungen, erstens die Stabilität der Atome verständlich zu machen und zweitens in einem einfachen Fall, nämlich bei dem leichtesten Atom, dem Wasserstoff, auch die Schwingungszahlen des Lichtes zu berechnen, das von Wasserstoffgas ausgesandt wird. Immer deutlicher stellte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts heraus, dass Elektronen bei weitem nicht so brav sind wie Tischtennisbälle. Denn mal verhalten sie sich wie Teilchen, mal wie elektromagnetische Wellen. Bohr erzählte dem jungen Heisenberg beim Spaziergang im Göttinger Hainberg auch davon, dass selbst Einstein vor der ganzen Quantenspringerei zurückschrecke. Einstein störte bei der Betrachtung des Atoms das Konzept der Wahrscheinlichkeiten. Mit dem Kommentar »Gott würfelt nicht« hoffte der Vater der Relativitätstheorie in der Atomphysik weiter auf Gewissheiten. Einstein betrachtete die Kopenhagener Deutung von Bohr somit als ein Provisorium. Die Ideen des Dänen taugten nicht für jeden. Während etwas ältere Helden der Wissenschaft zurückschreckten, stürzten sich blutjunge Abenteurer wie Heisenberg und sein Freund Wolfgang Pauli in die neue Deutung der Quantenmechanik kopfüber hinein. Für die Schülerschar, die sich um Bohr versammelte, prägte Friedrich Hund in einem Aufsatz die Redewendung »Die Physik der 20-Jährigen«. Es war klar geworden, dass die bisherige Physik nicht ausreichte, um das Atom zu verstehen. Nun, in der Quantentheorie sah man ein Mittel dieses Verstehens und vor allem Niels Bohr gab ja der Quantentheorie die Wendung zu einer Theorie des Atoms. Die Vorträge, die er in Göttingen hielt, zeigten uns seinen besonderen Zugriff. Wir junge Leute, aber auch Frank und Born, waren begeistert und wir hatten den Eindruck, das ist die Wissenschaft der Zukunft. Da wollen wir mitmachen. Im Dialog mit Niels Bohr brachte Heisenberg die Quantenmechanik im Alter von 23 Jahren in ihre gültige mathematische Form. Ein Geniestreich. Alles andere, was Heisenberg später in der Kern- und Elementarteilchenphysik an herausragendem vollbrachte, verblasst gegen diese frühe Leistung. Der junge Mann mit dem Kurzhaarschnitt war ein wissenschaftliches Wunder. Nach einer Minimalzeit von 6 Semestern machte Heisenberg dann im Juli 1923 in München seinen Doktor. Ein Jahr später habilitierte er sich an der Universität Göttingen. Anschließend arbeitete er 9 Monate bei Bohr in Kopenhagen. Hier lernte der erst 14-jährige Karl Friedrich von Weizsäcker den Schützling Bohrs kennen. Der Karl Friedrich war mit 13 Jahren furchtbar schwierig und fand alles grässlich und alle Menschen fand er grässlich und war also sehr unglücklich. Und sie wusste gar nicht, was sie eigentlich mit dem Jungen machen sollte. Und dann hatte sie gehört, dass also ein junger Physiker nach Kopenhagen gekommen war. Also Weizsäcker war damals Botschafter in Dänemark. Und er musste ja sowieso eingeladen werden. Und da veranstaltete sie ein Abendessen und setzte Karl Friedrich neben meinen Mann. Und dann haben die den ganzen Abend miteinander geredet. Oder abends, als die Mutter dem Karl Friedrich Gute Nacht sagen wollte, so hat er gesagt, das war der schönste Tag meines Lebens. Ein Lebensgespräch begann. Zu dem Ungewöhnlichen dieser Partnerschaft gehört, dass Karl Friedrich von Weizsäcker von der Entdeckung der Unschärferelation vor deren Publikation erfuhr. Das war wohl im April 1927. Kennengelernt haben wir uns im Januar oder Anfang Februar. Und dann schrieb er mir eine Postkarte. Ich fahre an dem und dem Tag nach München zu meinen Eltern. Da muss ich durch Berlin fahren. Da muss ich mit dem Taxi vom Stettiner zum Anhalter Bahnhof fahren. Könntest du vielleicht auf den Stettiner Bahnhof kommen und mit mir im Taxi zum Anhalter Bahnhof fahren? Das war sein Vorschlag. Und da hat er mir die Unbestimmtheitsrelation erzählt. Und ich fand das ungeheuer interessant. Ich wusste nicht genau, was ich davon nun wirklich halten sollte, aber es schien doch, dass damit in der Natur so etwas wie Willensfreiheit möglich würde. Und dann aber war er weg. Und dann ging ich in Berlin auf den Straßen ein bisschen spazieren und dann dachte ich, wenn jetzt Albert Einstein auch auf der Straße spazieren ginge und mir entgegenkäme, würde ich ihn sicher erkennen und obwohl ich eigentlich schüchtern bin, würde ich hier einfach keine Hemmung haben, ihn anzusprechen und ihn zu fragen, was halten Sie eigentlich von der Unbestimmtheitsrelation von Werner Heisenberg oder von Heisenbergs Physik? Denn die Unbestimmtheitsrelation war, als Heisenberg sie mir erzählte, noch nicht publiziert. Er hatte sie gerade gefunden. Weil Heisenberg in Fachkreisen schlagartig eine Berühmtheit geworden war, lud man ihn bereits im Frühjahr 1926 zum Vortrag nach Berlin ein. Die Berliner Universität galt als die Hochburg der Physik in Deutschland. Nach dem Kolloquium bat kein Geringerer als Einstein, der junge Gast möge doch mit ihm nach Hause in die Haberlandstraße kommen. Die Feinde Heisenbergs im NS-Staat hatten später nicht Unrecht, wenn sie dem Physiker vorwarfen, vom Geiste Einsteins beeinflusst zu sein. Spaziergänge mit wissenschaftlichen Partnern prägen einen kreativen Menschen nun einmal mehr als totalitäre Ideologien. In seinen Memoiren berichtet Heisenberg von dem denkwürdigen Gespräch mit Einstein. Als wir in der Wohnung angekommen waren, eröffnete er das Gespräch sofort. Was Sie uns da erzählt haben, klingt ja sehr ungewöhnlich. Sie nehmen an, dass es Elektronen im Atom gibt. Und darin werden Sie sicher recht haben. Aber die Bahnen der Elektronen im Atom, die wollen Sie ganz abschaffen. Obwohl man doch die Bahnen der Elektronen in einer Nebelkammer unmittelbar sehen kann. Können Sie mir die Gründe für diese merkwürdigen Annahmen etwas genauer erklären? Heisenberg legte dem neugierigen, aber zweifelnden Einstein dar, dass der Begriff der Elektronenbahn in der neuen Physik seinen Sinn verliert. Anfang 1927 begann Heisenberg genau zu dieser Frage eine nicht minder erbitterte Runde der Diskussion mit Bohr. Der Streit um die gültige Gestalt der Quantenmechanik beanspruchte alle Kräfte. Einmal soll es sogar vorgekommen sein, dass Heisenberg verzweifelt in Tränen ausbrach. Da er ehrgeizig war, fühlte er sich verletzt, weil es ihm zunächst nicht gelang, Bohr von der Unbestimmtheitsrelation zu überzeugen. Bohr flüchtete, als ihm die Auseinandersetzung zu heftig wurde, nach Norwegen in den Skiurlaub. Nach der Abreise Bohrs gelang Heisenberg der Durchbruch zu der grundlegenden Erkenntnis, dass sich Ort und Impuls eines Elektrons nicht gleichzeitig genau messen lassen. Was Heisenberg im Frühjahr 1927 dem Schüler Carl Friedrich im Taxi erzählte, ging in die Grundbegriffe der Physik ein. Der Name des Physikers wird sich für immer mit der Entdeckung der Unbestimmtheitsrelation verbinden. Wie zuerst Carl Friedrich von Weizsäcker, so erzählte Heisenberg in den Jahrzehnten darauf den Studenten der Physik überall in der Welt davon, wie er in Kopenhagen auf die Formulierung der Unschärferelation gekommen war. Und da erinnerte ich mich dann an ein Gespräch mit einem Studienkameraden, der mit mir zusammen in Göttingen studiert hatte, der mir mal gesagt hatte, all deine Spekulationen über diese komische Mathematik in den Atomen und deine Vermutungen über neue Begriffe, die sind doch alles Unsinn. Wenn du einfach ein Gammastrahlmikroskop nehmen könntest, also ein Ding, was nun wirklich unter sehr hohem Auflösungsvermögen die Atome beobachtet, dann könntest du doch sehen, wie das Elektron sich bewegt und dann wüsstest du, wie die Elektronenbahn ist und dann bräuchtest du doch gar keine Spekulationen mehr zu machen und auch gar nicht von der klassischen Physik weggehen. Nun, dieser Einwand, der hatte mich damals außerordentlich beunruhigt, weil er sozusagen in erster Näherung ganz richtig schien. Und dann fing ich also an, mir auszudenken, wie ein solches Instrument funktionieren müsste. Und dann stellte sich bei dieser Analyse heraus, dass in der Tat selbst das beste Mikroskop mit Gammastrahlen doch nicht das tat, was mein Freund angenommen hatte. Denn zwar würde man mit dem ersten Lichtquant, was nun auf das Elektron im Atom trifft und durch das Mikroskop in mein Auge geht, man würde durch dieses erste Lichtquant vielleicht eine sehr genaue Bestimmung des Ortes des Elektrons haben. Gleichzeitig würde aber dieses Lichtquant dem Elektron einen solchen Stoß versetzt haben, dass seine Geschwindigkeit hinterher außerordentlich unbestimmt ist, und zwar gerade so unbestimmt, wie eben die Unbestimmtheitsrelation dies fordert. Die Universität Leipzig hatte in Deutschland den Ruf einer Arbeitsuniversität. Sie war ein Magnet für Professoren, die etwas konnten, und für Studenten, die etwas lernen wollten. Hier in Sachsen an der Pleiße baute Heisenberg eine leistungsfähige Schule der neuen Atomphysik auf. Noch 1967 in München erinnerte sich Heisenberg sehr gern an seinen Start von 1927 in der Messestadt. Ich habe jedenfalls an der Arbeit in Leipzig sofort Freude gehabt. Ich habe mich so etwas als Apostel einer neuen Lehre gefühlt, nämlich eben als der neuen Atomtheorie, die von Bohr und in Kopenhagen gemacht worden war. Und es hat mir Freude gemacht, eben diese Lehre nun unter der studentischen Jugend, unter den Physikern zu verbreiten. Aber ich habe immerhin im ersten Semester, weiß ich, habe ich in meinem Seminar eben nur einen Hörer gehabt. Und das hat sich dann erst allmählich vergrößert. Aber schon nach 2-3 Jahren hatte ich die große Freude, dass ich aus vielen Ländern eine Reihe von sehr tüchtigen Physikern als Seminarmitglieder hatte. Also wir waren dann immer so etwa 10 bis 15 junge Leute. Und unter den jungen Leuten waren dann eine Reihe von denen man später eben als Atomphysiker gehört hat. Aber die eigentlich schöne Zeit dieser Zusammenarbeit im Leipziger Seminar, die ist im Jahr 1933 dann zerstört worden, weil nun sehr viele, besonders von den jungen Ausländern, die bei mir waren, sofort abreisten und wieder ins Ausland zurückgingen, sodass ich dann wieder mit einem ganz kleinen Kreis von Schülern allein gelassen wurde. Am 1. Februar 1928 hielt Heisenberg in Leipzig seine Antrittsvorlesung. Ab 12 Uhr sprach er eine Stunde lang über die philosophische Deutung der Feld- und Quantenphysik. Für das Thema erkenntnistheoretische Probleme der modernen Physik interessierte sich damals sogar die Mitteldeutsche Rundfunk AG. Obwohl im prächtigen Augusteum bereits die Übertragungstechnik installiert war, erhielten die Rundfunkleute von dem Physiker aber einen Korb. Heisenberg meinte, dass seine Ausführungen für das Radio ungeeignet seien. Der Medienliebling Einstein hätte da keine Skrupel gehabt. Anfang 1929 trat Heisenberg von Leipzig aus eine Weltreise an. An der Universität Chicago hielt er eine Vortragsreihe über die Bohrsche Atomphysik und seine Entdeckung der Unbestimmtheitsrelation. Vor der großen Tour nach Amerika war dem neuen Ordinarius ein wichtiger Schachzug gelungen. Er konnte seinen 5 Jahre älteren Freund und Kollegen Friedrich Hund überreden, die zweite Professur am Leipziger Institut für Theoretische Physik zu übernehmen. Es war eine bedeutende Universität. Das Fach war durch De Bayer und Heisenberg bedeutend vertreten. Man war einfach mit der lebendigen Wissenschaft in einem besseren Kontakt. Als ich nach Leipzig kam, waren ja im Heisenbergschen Kreis Guido Beck, Felix Bloch und Eduard Teller. Das waren so die drei Ersten. Heisenberg hatte nur eine Assistentenstelle. Also wenn er einen neuen guten Mann bekam, dann musste ich den manchmal als Hilfsassistenten nehmen. Eduard Teller war mein erster Hilfsassistent. Ich hatte nur eine Hilfsassistentenstelle, also eine bescheidene Bezahlung. Eduard Teller und Felix Bloch waren bei mir erstmal Hilfsassistenten. Nachher sagte ich, dann wollte ich auch mal einen eigenen Mann haben. Im Kreis um Heisenberg und Hund herrschte eine vertraute Atmosphäre. Die Zugehörigkeit beider Professoren zu den Pfadfindern, einer Gruppe innerhalb der Jugendbewegung, hatte zur Folge, dass sie an der Universität nicht als unnahbare Geheimräte daherkamen. Obwohl in der Linnéstraße intensiv gearbeitet wurde, blieb auch Zeit für Entspannung. Skiausflüge ins Erzgebirge waren ebenso auf der Tagesordnung wie das gemeinsame Schachspiel. Was aber am meisten in der Erinnerung haften blieb, das waren Heisenbergs Angriffsschläge beim Ping-Pong. Auch Eduard Teller, im Jahr 1952 der Cheftheoretiker der amerikanischen Wasserstoffbombe, machte bei Heisenberg in Leipzig seinen Doktor. Im Gespräch über seine Leipziger Jahre fand er in seinem Haus im kalifornischen Palo Alto anerkennende Worte über seinen verehrten Lehrer Heisenberg. Wir hatten einen Abend zusammen jede Woche, alle Studenten von ihm. Da wurde gelegentlich Schach gespielt, aber meistens Ping-Pong. Und ich wurde also ein ganz bedeutender Mann, indem ich von der Hochschule her, wo ich sonst nicht viel anders gelernt habe, sehr gut gelernt habe, Ping-Pong zu spielen. Und ich war der Einzige, der Heisenberg schlagen konnte. Aber dann wurde Heisenberg eingeladen, ich weiß nicht, nach Indien oder irgendwohin. Er ist um die Welt herumgereist, hat, so erzählte er mir, auf dem Schiff mit einem Japaner tüchtig geübt und nachher schlug er mich im Ping-Pong immer. Er war ein sehr ambitiöser Mensch und es war für ihn Ping-Pong noch ein wenig wichtiger als für mich, obwohl Ping-Pong für mich immer wichtig war. Teller reichte Anfang 1930 seine Doktorarbeit ein. Heisenberg und Hund benoteten die Arbeit zum Wasserstoffmolekül-Ion mit sehr gut. Niemand fragte bis 1933 an den deutschen Universitäten danach, ob ein Physiker jüdisch sei oder nicht. Die fachliche Auseinandersetzung stand im Mittelpunkt. Über die mathematische Struktur der Quantenmechanik und über ihre Anwendung bei der Erklärung des Atoms wurde im Seminar zur Struktur der Materie eifrig diskutiert. Es spielte keine Rolle, ob es sich um Karl Friedrich von Weizsäcker aus Berlin oder den halbjüdischen Studenten Arnold Siegert aus Dresden handelte. Noch Jahrzehnte später erinnert sich Friedrich Hund an die berühmten Leipziger Dienstagsseminare mit einem Schuss Ironie. Das Zentrum des Stielschen Kreises war ja das Seminar Struktur der Materie, das Heisenberg mit Hund abhielt. Also das hat ja später immer Spaß gemacht, wenn die Leute da im Vorlesungssaal sich lasen, dass Heisenberg seinen Hund mitbrachte. Die Geschichte des Mit habe ich natürlich allmählich herausbekommen. Also es gab ja in der Physik so eben eine Anzahl Orte, wenige Ordinariate, eigentlich nur die zwei, Debye und Heisenberg, und eine Anzahl Extraordinariate. Ich hatte ja ein Extraordinariat. Und es gab neue eifersüchtige Laien zwischen den beiden Gruppen, das ist klar. Dann, ob ein Extra überhaupt ein Seminar abhalten durfte. Und Heisenberg wagte darum nicht, Heisenberg und Hund zu schreiben. Mit durfte man sogar für einen Assistenten unter Umständen anwenden. Später haben wir uns natürlich dann drüber hinweggesetzt. Das ist die Geschichte von dem Mit. Das Jahr 1933 war für Heisenberg ein widersprüchliches Jahr. Hier die politische Depression und dort der wissenschaftliche Erfolg. Der Physiker musste sich von seinem jüdischen Assistenten Felix Bloch trennen. Im gleichen Jahr erhielt er aber auch die höchste Auszeichnung, die ein Naturforscher erringen kann, den Nobelpreis. Heisenberg war gerade erst 32 Jahre alt geworden, als er im Dezember 1933 mit Paul Dirac und Erwin Schrödinger in Stockholm die begehrte Medaille in Empfang nahm. Jetzt musste Heisenberg im NS-Staat erst recht auf der Hut sein. Zu sehr widersprach seine Physik dem gesunden Menschenverstand, um sich bruchlos in das völkische Weltbild zu fügen. Vor allem hielten Heisenberg und Hund in Forschung und Lehre an der Relativitätstheorie Einsteins fest. Als sich Heisenberg am 21. Januar 1937 im Hause Bücking an das Klavier setzte, war er trotz seiner Jugendlichkeit nicht mehr so ganz der sportliche, spontane und spaßige Professor. Im Freundeskreis des Physikers machte man sich Sorgen. Man meinte, dass es an der Zeit sei, den Junggesellen aus dem Dasein des Einspänners herauszulocken. Wie Elisabeth Heisenberg zu berichten weiß, hielten im Leipzig des Jahres 1937 viele Augen Ausschau nach einer passenden Frau für den Nobelpreisträger. Ich hatte studiert, 4 Semester, und fand dieses Studium, Kurzgeschichte, Geschichte und Deutsch, das ist einfach zu lang. Das bringt nichts. Ich habe mich dann entschlossen, mein Studium aufzugeben und in den Buchhandel zu gehen. Nun war mein Vater ein sehr gestrenger Mann und sagte also, dass meine Tochter im Buchladen steht und Bücher verkauft, das will ich nicht. Und er hatte ja einen Verleger in Leipzig, der Leiter vom Bibliographischen Institut, Dr. Bücking. Und dem schrieb er, dass ich nach Leipzig käme und er möchte mich doch mal einladen. Und dann kam eine Einladung und auf der stand, für den 21. Januar bin ich eingeladen zu einem Musikabend, bei dem Professor Jacobi die Geige Dr. Bücking das Cello und Professor Heisenberg das Klavier spielte. Dann bin ich an dem Tag, an dem die Einladung war, mit einem großen Blumenstrauß in die Straßenbahn gestiegen. Und beim Gewandhaus, als die Straßenbahn so quietschend da um das Gewandhaus fuhr, stieg ein dicker Mann mit einem Geigenkasten in die elektrische mit seiner Frau, setzten sich mir gegenüber. Nach einer Weile sagte er zu seiner Frau, es ist mir später erzählt worden, sag mal, dieses junge Mädchen da drüben mit dem großen Blumenstrauß, die fährt doch bestimmt auch zu Bückings. Das wird doch mal eine Frau für einen Heisenberg. Der Prophet mit dem Geigenkasten war Erwin Jacobi. Der jüdische Jurist, die Nazis hatten ihn von der Universität vertrieben, bewies Menschenkenntnis. Jacobi kannte den Geschmack des 35-jährigen Herrn Professor. Heisenberg brauchte einen erheblich jüngeren Menschen. Der Naturforscher litt unter dem Verlust der Jugend. Er suchte einen Menschen, über den er Kontakt zu seiner eigenen Jugend halten konnte. Als Elisabeth Schumacher mit ihrem Blumenstrauß im Hause Bücking eintraf, fand sie eine gelöste Atmosphäre vor. Auf dem Programm stand das Beethoven-Trio in G-Dur, das Heisenberg seit seiner Jugend beherrschte. Das Stück war verklungen, da gingen der 35-jährige Musikant und die 22-jährige junge Frau spontan aufeinander zu. Da der Funken übersprang, waren Titel und Status belanglos. Ich habe überhaupt den Namen nicht gekannt. Wir sprachen dann über Musik und ich sagte, ich hätte sehr viel in Freiburg im Chor gesungen und sänge auch viele Lieder. Und er sagte, ach, dann kommen Sie doch mal und dann machen wir mal Musik zusammen. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir mal. Und dann bin ich da also rausgefahren. Wohnte ja da am Völkerschlachtsdenkmal und ich dachte, das ist irgendein junger Wissenschaftler, der hat so zwei Zimmer. Und dann dann bewohnte er ein ganzes Haus. Und dann hatte er unten das Musikzimmer und oben sein Arbeitszimmer und neben dem Musikzimmer unten war noch ein kleines Esszimmer. Da hat uns die Zugefrau ein kleines Abendessen gemacht. Und dann haben wir Musik gemacht. Und dann sagte er, er wollte mir sein Arbeitszimmer zeigen. Und da ging wir da die Treppe rauf und dann sagte ich, es ist nämlich entsetzlich einsam, so allein im Haus. Kaum war das Wort im Mund entflohen, wollte sie es im Busen gern bewahren. Naja, und so ist es halt geschehen dann. Im Februar verlobte sich das Paar. Am 29. April 1937 gaben sich Elisabeth Schumacher und Werner Heisenberg in der kleinen St. Annenkirche in Berlin-Dahlem das Jawort. Noch am gleichen Tag brachen die Neuvermählten mit dem Auto nach Süddeutschland und Österreich in die Flitterwochen auf. Exakt 9 Monate später brachte Elisabeth Heisenberg in Leipzig die Zwillinge Wolfgang und Maria zur Welt. Aus Zürich gratulierte Wolfgang Pauli dem stolzen Vater zu seiner Paarerzeugung. Doch das Unwetter war längst aufgezogen. Noch vor der Geburt der Zwillinge sollte es losbrechen. Der Physiker hatte sich 1933 entschlossen, trotz Hitler in Deutschland zu bleiben. Im Sommer 1937 wurde es gefährlich. Heisenberg hatte gerade ein Haus in München gekauft. Er wollte die Nachfolge seines Lehrers Sommerfeld antreten. Der Abschied von Leipzig schien bevorzustehen. Doch München hatte sich zur Hauptstadt der Bewegung gewendet. Ein Professor, der in Vorlesung und Seminar stur und undeutsch an der Relativitätstheorie des Juden Einstein festhielt, passte nicht ins völkische Schema. Die Die Kampagne gegen den Naturforscher ging am 15. Juli los. In der SS-Zeitung Das Schwarze Korps erschien ein Aufsatz unter der Überschrift »Weiße Juden in der Wissenschaft«, regte sich der Autor über die Relativitäts- und die Quantentheorie auf. Er griff vor allem Heisenberg an. Der Leipziger Professor sei ein weißer Jude und müsse als Statthalter des Einsteinschen Geistes im neuen Deutschland bekämpft werden. Heisenberg nahm im Sommer 1937 den Handschuh auf. Er begann für die Wiederherstellung seiner Ehre zu kämpfen. Diese Sprache wurde von den Nationalsozialisten verstanden. Dem Physiker ging es darum, unter den Bedingungen der Diktatur ein Stück Wissenschaft zu retten. Heisenberg glaubte an eine naturwissenschaftliche Wahrheit jenseits von Rasse und Klasse. 1991, unmittelbar nach dem Untergang des SED-Staates, erläuterte Friedrich Hund am Beispiel Heisenbergs, dass eine politische Verstrickung der Preis sein kann, wenn ein Wissenschaftler in der Diktatur für den Erhalt seines Faches kämpft. Also, auch mein Gefühl kann ich wiedergeben. Aber das ist ein bisschen zurückgesagt. Wir haben jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Heisenberg hat die eine gewählt. Man muss sich dagegen wehren und muss dazu in diese Machtelite irgendwie hineinkommen. Die muss man irgendwie erreichen. Das hat er ja dann schließlich auch durchgesetzt. Aber er war ja in einer anderen Situation als Nobelpreisträger, war er eben aufs Podium gestellt. Ich hatte mehr den Eindruck, ach, wir sollen doch ganz froh sein, dass der Regierung von der theoretischen Physik nichts hält, solange wir nicht abgesetzt werden als Professoren und solange wir so natürlich einen ganz kleinen Hörerkreis haben. In einer solchen Situation ist es am besten, sich möglichst klein zu machen. Also das ist meine Taktik eigentlich immer gewesen. Ich mache mich klein. Ich bin halt zu dumm, um euch die Physik zu machen, die ihr haben wollt. Heisenberg machte sich nicht klein. Er wehrte sich. Der frisch verheiratete Wissenschaftler begab sich im Sommer 1937 in die Höhle des Löwen. Er schrieb nicht nur an den Minister Bernhard Rust, sondern er verfasste am 21. Juli auch ein Schreiben an den Reichsführer SS Heinrich Himmler. Davon erzählte er seiner jungen Frau zunächst nichts. Heisenberg pokerte mit hohem Einsatz. Er strebte gegen sich selbst ein Disziplinarverfahren an. In diesem Verfahren sollten die Angriffe des Schwarzen Korps auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Um zu erreichen, dass sein Schreiben in die Hände des Mannes neben Hitler gelangt, wirkte Heisenbergs Mutter mit. Sie kannte Himmlers Mutter. In ihrem Buch »Das politische Leben eines Unpolitischen« berichtete Elisabeth Heisenberg nach dem Tod ihres Mannes über den Besuch der Schwiegermutter im Hause Himmler. Frau Himmler wohnte immer noch in der alten, gutbürgerlichen Etagenwohnung mit dem Kruzifix in der Ecke des Wohnzimmers, vor dem die frischen Blumen standen. Die alte Frau hörte sich alles an, nahm auch den Brief entgegen für ihren Sohn und schüttelte bei allem, was ihr meine Schwiegermutter berichtete, etwas traurig und besorgt mit dem Kopf und sagte dann, wenn mein Heinrichle das wüsste, er würde sicherlich dafür sorgen, dass diese Verleumdungen aufhören. Ich werde mit ihm reden und ihm den Brief ihres Sohnes geben, setzte sie entschlossen hinzu. Im September 1937 trat die Kampagne gegen weiße Juden in der Wissenschaft für Heisenberg erst einmal in den Hintergrund. Er stieg in den Zug nach Kopenhagen. Seine Frau nahm er mit, um sie voller Stolz seinem Lehrer Bohr vorzustellen. Das war sehr schön in Kopenhagen und Frau Bohr war auch ganz reizend zu mir. Aber ich fühlte mich nicht so schrecklich wohl zwischen all diesen Physikern, das muss ich schon ehrlich sagen. Das war eine Männerwelt, da fühlte ich mich gar nicht so beheimatet. Und ich fand es schwer, Zugang zu Niels Bohr zu bekommen. Und in meiner Spontanität habe ich auch da manchen Ritus durchbrochen, was Bohr mir etwas übel genommen hat. Aber ich war ein sehr spontaner Mensch und bin es auch immer noch. Und so große Herren wie Niels Bohr, hatte ich immer so das Gefühl, das sind doch auch Menschen und die kann man wie Menschen behandeln. Und brauchte ich furchtbar in Ehrfurcht zu versinken. Zurückgekehrt nach Leipzig, wartete Heisenberg Woche für Woche auf eine Reaktion aus Berlin. Dann fiel eine erste Entscheidung. Himmler ordnete im November 1937 eine Überprüfung des Falles Heisenberg an. Der Beschuldigte musste zum Verhör in der berüchtigten Prinz-Albrecht-Straße 8 in Berlin erscheinen. Wie der einstige Chef einer Hühnerfarm und nunmehrige Herrscher über Deutschlands Konzentrationslager entscheiden würde, das konnte niemand voraussehen. Im Institut in der Linnéstraße lenkte sich Heisenberg mit seinen Arbeiten zur Höhenstrahlung ab. Zu Hause im Bozener Weg nahmen ihn die Zwillinge Maria und Wolfgang in Anspruch. Im Frühjahr 1938 zeichnete sich eine Entlastung ab. Heisenbergs Wahl zum Sekretär der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften wurde durch die Regierung bestätigt. Schließlich sandte Himmler am 21. Juli 1938 einen offiziellen Brief an Heisenbergs Leipziger Privatadresse. Der Reichsführer SS teilte dem Professor mit, er billige nicht den Angriff des Schwarzen Korps und habe unterbunden, dass ein weiterer Angriff erfolgt. Die Reichsführung wollte sich Heisenberg als Wissenschaftler erhalten, wenn auch unter gewissen Auflagen. Obwohl Heisenberg von Himmler aufgefordert wurde, nicht mehr den Namen des Juden Einstein zu erwähnen, wurde in der Linnéstraße 5 weiter die Relativitätstheorie gelehrt. Die Atom- und Quantenphysiker galten in der Fakultät der Naturwissenschaften noch bis Anfang 1939 als hochbegabte Außenseiter. Auch sie selber trauten ihren theoretischen Modellen zur Deutung der Atomspektren zunächst keinen praktischen Nutzen zu. Bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg war unvorstellbar, welche machtpolitische Bedeutung den scheinbar harmlosen Atomen innewohnt. Im Dezember 1938 nahm die Atomforschung eine unerwartete Wendung. Otto Hahn gelang eine Entdeckung, die niemand vorausgesehen hatte. Was ihm am späten Abend des 19. Dezember im Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie durch den Kopf ging, beschrieb Otto Hahn 1946 anlässlich der Verleihung des Nobelpreises. Gegenüber allem, was an den Problemen bisher bekannt war und was alle Wissenschaftler der Welt für möglich hielten, fanden Herr Strassmann und ich, dass bei der Bestrahlung des Urans mit Neutronen eine völlig neuartige Reaktion auftritt, die das Uran in zwei mittelschwere chemische Elemente aufspaltet. Also das schwere Element Uran war in zwei leichte auseinandergeflogen. Seit Demokrit und Plato wurden die Atome als die unteilbaren Bausteine der Materie betrachtet. Diese Auffassung musste jetzt revidiert werden. Wer Anfang 1939 etwas von Physik verstand, war nicht allein wegen der erstaunlichen Plastizität der Atomkerne beunruhigt. Elisabeth Heisenberg über den Tag, an dem ihr Mann von der Entdeckung der Kernspaltung erfuhr. Vielleicht wird es Sie interessieren. Ich erinnere mich sehr, sehr genau an einen Abend, als mein Mann sehr bewegt und aufgeregt kam und sagte, du, es ist was ganz Entsetzliches passiert. Und etwas ganz Unbeschreibliches. Otto Hahn hat die Kernspaltung entdeckt. Er war ganz, aufgeregt und aufgewühlt. Das ist wirklich das richtige Wort, ja. Einige Dutzend Physiker, auch Werner Heisenberg, beteiligten sich im Deutschen Reich während des Krieges an der Atomforschung. Aber die auf die Universitäten verteilten Arbeiten führten nicht zum technischen Durchbruch. Während der NS-Staat trotz der Besetzung weiter Teile Europas im Jahr 1942 nicht mehr die wirtschaftliche Kraft hatte, eine Nuklearindustrie aufzubauen, lief in den Vereinigten Staaten ein einzigartiges Großprojekt an. Unter der Codebezeichnung Manhattan Project begann die Konstruktion von Atomwaffen. Wissenschaftlicher Chef wurde Robert Oppenheimer, der 1927 an der Universität Göttingen seinen Doktor in der Quantenmechanik des Moleküls gemacht hatte. Der Schock für die deutschen Atomforscher kam am 6. August 1945. Heisenberg befand sich in alliierter Gefangenschaft. Mit 9 deutschen Kollegen steckte er im goldenen Käfig. Sie alle lauschten noch einmal den 21 Uhr Nachrichten der BBC. Eine kleine Abwechslung sollte es werden, denn auf dem abgeschiedenen Landsitz Farm Hall nahe Cambridge war es stinklangweilig. Jeder ging seinen Gedanken nach, bis plötzlich allen klar wurde, was der Nachrichtensprecher soeben verkündet hatte. Leben in der Stadt Hiroshima sei durch die Explosion einer einzigen Bombe ausgelöscht worden. Am Ende des Krieges haben die Amerikaner ja direkt eine kleine Truppe ausgesandt, die nur die Aufgabe hatte, eben diese paar Atomphysiker in Deutschland einzufangen. Und daraus sahen wir nun, dass diesem Gebiet eine gewisse Wichtigkeit beigemessen wurde. Und wir haben natürlich unsere amerikanischen Kollegen, die uns nun so quasi verhörten, aber das war ein sehr freundliches Verhör, die haben wir natürlich nun umgekehrt wieder gefragt, ja, habt ihr denn auf dem Gebiet etwas gemacht? Und damals bekamen wir immer die Antwort, nein, in Amerika ist auf dem Gebiet nicht gearbeitet worden. Diese Antwort war durchaus begreiflich, denn im Kriege müssen Dinge geheim gehalten werden. Also ich nehme keinem übel, dass er in so einem Fall nicht die Wahrheit sagte. Das kann man nicht im Kriege, nicht? Also drum haben wir eigentlich dann uns bei dem Gedanken beruhigt, dass wahrscheinlich auch die Amerikaner das nicht gemacht haben und waren daher dann doch sehr überrascht, wie plötzlich im Radio die Nachricht durchkam, dass eine solche Atombombe geworfen worden war. Und erst wie ich dann im Radio hörte, dass ein ungeheurer technischer Aufwand getrieben worden war, dass Hunderttausende von Leuten eingesetzt waren, dass Fabrikstädte gebaut wurden von Quadratkilometern, mehreren Quadratkilometern, dann haben wir gesagt, na ja, wenn der Aufwand getrieben wird, dann wird es schon gegangen sein. In Deutschland hatte Hitlers Weisung, nur wissenschaftliche Projekte zu finanzieren, die innerhalb eines halben Jahres zu einem Ergebnis führen, den Bau einer Atombombe verhindert. Was unter den Bedingungen einer langfristigen Uranforschung möglich gewesen wäre, zeigte sich den Wissenschaftlern nach dem Inferno von Hiroshima. Als schreckliche Ambivalenz zwischen durchaus beachtlichen Forschungsergebnissen und deren Missbrauch. Nach der Rückkehr aus Farm Hall baute Heisenberg in Göttingen das Max-Planck-Institut für Physik auf. Bevor das Institut 1958 nach München zog, machte die Wissenschaftsstadt Göttingen politische Schlagzeilen. Am 12. April 1957, es war ein Samstag, veröffentlichten alle großen westdeutschen Tageszeitungen ein Anti-Atom-Manifest. Die Nobelpreisträger Otto Hahn, Werner Heisenberg und Max von Laue hatten es unterzeichnet. Insgesamt 18 namhafte Physiker der jungen Bundesrepublik erklärten, dass sie nicht bereit seien, sich an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen. Der Text stammte von Karl Friedrich von Weizsäcker. Neben dem Engagement für eine friedliche Wissenschafts- und Atompolitik konzentrierte sich Heisenberg weiter auf die Physik der Elementarteilchen. Da die Zahl der bekannten Elementarteilchen in den Jahrzehnten nach dem Krieg immer größer und unübersichtlicher wurde, rang Heisenberg in seiner zweiten Lebenshälfte um eine zusammenfassende Theorie. 1958 sorgte die sogenannte Weltformel diesseits und jenseits des Atlantik für erregte Debatten. Der wissenschaftliche Streit mit seinem Freund Wolfgang Pauli spitzte sich noch einmal bis zum Äußersten zu. Pauli war ein sehr scharfer Geist, nicht? Und alles, was irgendwie nicht ganz klar war, das wurde sofort von ihm aufgepikst. Diese letzten Sachen, die mein Mann gemacht hat, da war mein Mann ja auch schon krank, die hat er ja dann dem Pauli noch vorgelegt. Wir sind dann noch nach Zürich gefahren von Ascona. Und da hat er den Pauli gewonnen. Und Pauli war ganz begeistert. Und ist dann, soviel ich weiß, nach Amerika gefahren. Und dann hat mein Mann ihm immer gesagt, Pauli, das ist noch zu früh, bitte lass das noch, sprich noch nicht drüber. Und dann Dann haben die Amerikaner ihm klargemacht, dass das alles Unsinn sei mit der Weltformel und so weiter. Und da kam dieser Streitbriefwechsel zwischen Pauli und meinem Mann. Da kamen ja auch da zwei Briefe an einem Tag. Und er schrieb auch mit hohem Fieber, schrieb er sofort auch wieder zurück. Und es war also eine unglaublich intensive Auseinandersetzung zwischen Pauli und ihm. Aber die Freundschaft hat doch gelitten nachher, als sich herausstellte, dass das eben noch nicht so ging, wie sich Vati das vorgestellt hatte. Auf der Suche nach einer allgemeinen Erklärung entdeckte Heisenberg immer neue Elementarteilchen. In unzähligen Vorträgen sprach er in aller Welt über den im 20. Jahrhundert erzielten atemberaubenden Wandel in den Vorstellungen über die Welt des Allerkleinsten. Von seinem Göttinger Spaziergang mit Niels Bohr bis zu seiner Verabschiedung als Direktor des Max-Planck-Institutes für Physik und Astrophysik im Jahr 1970 war es Heisenberg ein inneres Bedürfnis, die rätselhafte Welt der Atome zu verstehen. Auf seinem Lebensweg waren ihm die Dialoge des Plato ein Begleiter. In seinen späten Vorträgen über philosophische Probleme in der Theorie der Elementarteilchen äußerte sich Heisenberg, wie in Leipzig am 25. November 1967, befriedigt über die Annäherung der modernen Physik an die Philosophie des antiken Denkers Plato. Aber die Zuneigung des Physikers gehörte nicht nur den Großen der Wissenschaft. Seine Autobiografie widmete Heisenberg seiner Frau. Elisabeth Heisenberg hatte die Idee für den Titel »Der Teil und das Ganze«. Frau Heisenberg war auch eine Partnerin, die es liebte, ihrem Mann selbst dann zuzuhören, wenn es schwierig wurde. Ihr prägte sich manches Gespräch ein, das ihr Mann mit ihr in Leipzig, Göttingen oder München draußen in der Natur beim gemeinsamen Spaziergang führte. Was ihr aber besonders im Gedächtnis blieb, das waren die Wanderungen über den Heinberg in Göttingen. Ich weiß, ich erinnere mich mal an einen Abend, wo er sehr aufgeregt kam und da hatte er irgendetwas gefunden und das wollte er mir unbedingt erklären. Und da sind wir dann in den Heimberg heraufgezogen, das war so eine schöne Mondnacht. Und da sind wir da lang gegangen und dann hat er versucht, mir seine Ideen klar zu machen, aber ich habe sie nicht verstanden. Nein, denn wenn man nicht Physikerin ist. Ich habe ihn ja mal am Anfang gefragt, meinst du, ich soll noch Physik studieren? Das ist um Gottes Willen bloß. Aber ich fand es immer wunderschön, wenn er mit mir darüber sprach, über diese Dinge. Werner Heisenberg, ein Physiker, Philosoph und Familienmensch. Feature von Konrad Lindner. Redaktion Katrin Kiel. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Daniel Minetti und Thomas Dehler. Ton und Technik Dietmar Hagen. Regieassistenz Tobias Barth. Regie Rainer Schwarz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2001.